Erster König David erklärte der gesamten Versammlung, dass sein Sohn Salomo zwar noch jung sei, die Aufgabe aber gewaltig sei, weil der Tempel für Gott Jahwe gebaut werde. Zweiter, er berichtete, dass er mit großer Anstrengung Gold, Silber, Eisen und wertvolle Steine gesammelt habe, um den Bau des Tempels vorzubereiten. Dritter, da er so viel Freude am Haus seines Gottes hatte, gab er zusätzlich seinen privaten Besitz an Gold und Silber für das Heiligtum. Vierter, er spendete eine riesige Menge an feinstem Gold und Silber, damit die Wände der Tempelräume damit überzogen werden konnten. Fünfter, dieses Material war für die goldenen Geräte und die künstlerische Arbeit bestimmt, weshalb er fragte, wer heute ebenfalls freiwillig für Jahwe spenden wolle. Sechster, daraufhin zeigten sich die Anführer der Familien, der Stämme und des Heeres bereit, den Bau des Tempels großzügig zu unterstützen. Siebter, sie gaben große Mengen an Gold, Silber, Bronze und Eisen ab, damit alle notwendigen Arbeiten am Tempel durchgeführt werden konnten. Achter, wer wertvolle Edelsteine besaß, übergab diese dem Schatzmeister des Tempels von Jahwe, damit sie dort sicher aufbewahrt wurden. Neunter, das Volk freute sich sehr über diese Großzügigkeit, weil alle von ganzem Herzen freiwillig für Jahwe gespendet hatten, und auch David war glücklich. Zehnter, danach lobte David Jahwe vor der ganzen Versammlung und sagte, dass Jahwe für alle Ewigkeit gepriesen werden soll. Elfter, er erklärte, dass Jahwe alle Größe, Macht und Herrlichkeit gehört, da ihm das gesamte Königreich gehört und er über allen Herrschern steht. Zwölfter, Reichtum und Ehre kommen allein von Jahwe, der als Herrscher über alles die Macht hat, jemanden groß und stark zu machen. 13. Deshalb dankte das Volk Jahwe und lobte seinen herrlichen Namen für die Gnade, die er ihnen erwiesen hatte. 14. David fragte demütig, wer er und sein Volk eigentlich seien, dass sie so viel geben konnten, da doch alles von Jahwe kommt. 15. Er erkannte an, dass sie nur Gäste auf der Erde sind und ihr Leben so kurz wie ein Schatten vergeht. 16. Alles, was sie für den Bau des heiligen Tempels gesammelt hatten, stammte aus der Hand von Jahwe, unserem Gott, und gehörte ihm allein. 17. David wusste, dass Gott die Herzen prüft, weshalb er sich über die aufrichtige und freiwillige Spende des Volkes freute. 18. Er bat Jahwe, den Gott von Abraham, Isaak und Israel, darum, dass das Volk immer diese gute Einstellung behalte und sein Herz fest auf ihn ausrichte. 19. Er betete auch für Salomo, damit dieser ein gehorsames Herz habe und den Tempel so baue, wie David es vorbereitet hatte. 20. Danach forderte David alle auf, Jahwe zu loben, woraufhin sich das Volk tief verneigte und Jahwe sowie den König ehrte. 21. Am nächsten Tag brachten sie Jahwe viele Brandopfer dar, wobei sie tausende Tiere schlachteten, um für ganz Israel zu opfern. 22. Sie aßen und tranken mit großer Freude vor Jahwe, während sie Salomo zum zweiten Mal zum König ernannten und ihn für Jahwe salbten. 23. So übernahm Salomo den Thron von Jahwe anstelle seines Vaters David, wobei er sehr erfolgreich war und das ganze Volk ihm gehorchte. 24. Alle Anführer, die starken Helden und sogar die anderen Söhne Davids erkannten Salomo als ihren neuen König an. 25. Jahwe schenkte Salomo vor den Augen Israels großes Ansehen und eine Macht, wie sie kein König vor ihm besessen hatte. 26. David, der Sohn Isses, hatte insgesamt 40 Jahre lang über das gesamte Volk Israel regiert. 27. Er herrschte 7 Jahre lang in der Stadt Hebron und verbrachte danach 33 Jahre als König in Jerusalem. 28. Schließlich stirbt David in hohem Alter, nachdem er ein erfülltes Leben mit Reichtum und Ehre geführt hatte, und sein Sohn Salomo wurde sein Nachfolger. 29. Die gesamte Geschichte von König David wurde von den Propheten Samuel, Nathan und Gad in ihren Berichten genau aufgeschrieben. 30. Diese Berichte beschreiben seine Macht, seine Taten und alles, was er sowie das Volk Israel in jener Zeit erlebt haben.